wieder zum Lichte empor. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Jack is dead. Jack is dead. He died in me just tonight. Jack is dead. Jack is dead. I have turned off his light. He was ugly, sick and weak. Ugly, sick and weak. From now on I will speak for you. From now on I will think for you. From now on I will lead the war. From now on I will read the score. Here comes the new God. Ich bin der neue Gott. Here comes the new God. Ich bin der neue. Größer, schöner und stärker. Größer, schöner und stärker. Hier kommt der neue Gott. Ich bin der neue Gott. Hier kommt der neue Gott. Ich bin der neue. Größer, schöner und stärker. Größer, schöner und stärker. Geheiligt sei mein Körper, geheiligt sei die Kraft. Kinder, in eins nun die Hände. Kinder, das Sterben verlacht. Ewig dem Gestern ein Ende. Auf in die heilige Schlacht. Ich bin der neue Gott. Hier kommt der neue Gott. Ich bin der neue Gott. Hier kommt der neue Gott. Ich bin der neue. Größer, schöner und stärker.